Jahre geschah das Wunder. Und Bayreuth wurde im Dritten Reich durch den Führer der Platz zuerkannt, den es in kultureller Beziehung einzunehmen berufen war und wie es sich Wagner erhofft und ersehnt hatte. Man spricht davon, dass Richard Wagner bereits die Festspiele für die armen und ärmsten Volksgenossen kostenlos veranstaltet. Wunschziel des Schöpfers des Begriffes Bayreuth, unseres Meisters Richard Wagner, war, den Besuch der Festspiele ohne Entgelt jedem zu ermöglichen, der das Sehnen nach seelischer Erhebung und Läuterung durch Erleben eines erhabenen Kunstwerks im Herzen trägt. Diesen Wunschtraum des Meisters wahrzumachen, ist unserem genialen Führer Adolf Hitler vorbehalten worden, der das Wunder der nie versiegenen Kraftquelle edelster, reinster Kunst an sich selbst immer wieder erlebte und in schweren Stunden Trost und Erhebung gerade im Wagnerschen Kunstwerk gefunden hat. Sie, Frau Wagner, tragen und hüten das Erbe des großen deutschen Meisters. Sie können gewiss am überzeugendsten zum Ausdruck bringen, was Bayreuth unserem Führer Adolf Hitler bedeutet. Der Führer liebt Bayreuth. Sobald die schweren, ernsten Arbeiten in Muße gönnen, weilt er in den Monaten unserer Festspiele in Bayreuth. Des Führers große Verehrung für Richard Wagner krönt unsere Festspiele. Er hat den tiefen Sinn des oft missbrauchten Wortes erfasst. Ehrt eure deutschen Meister, dann bannt ihr gute Geister.